Marcel Fischer zurück auf Radio Marabu. Marcel Fischer ist gegen Monopoly, Monopoly. Wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel. Monopoly, Monopoly. Und hier in der Schlossallee verlangen viel zu viel. Monopoly, Dieter Dehm textete für Klaus Lage. Ihr könnt sein Album Die Adem kaufen, aber ihr könnt ihn auch wählen. Dehm selbst ist Beatles-Fan. It's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. Then we were new. McCartney im Jahr 2013. Das ist eine aktuelle Single, New, neu auf Radio Marabu. Und hier der zu uns am besten passende Beatles-Song, And Your Bird Can Sing. Possessions. to smalls to see if it can be won another day. Right to rights these words and reads them back, throws them in the bin and decides to start again. Tete-tete, tete-tete, words cannot express, oh, what you mean to me. Your legs are longer than a Sunday movie. I want to be tete-tete, tete-tete.

30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Männern am Klavier bitte ein Bier. Quest und Coldplay mit Atlas. Das ist Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Marabu. Some saw the sun. Some saw the smoke. Some heard the gun. Some bend the bow, sometimes the wire is tense for the note. We're caught in the fire. Say oh. About to explode. Carry your word. I'll carry your word. McCartney, The Beatles, Euros Childs, Gloria Estefan, Frank Sinatra, Hop Alpert, Quest und Coldplay. Und so ein ziemlich klassischer 30 Minuten Nonstop Music Block. Gleich wird wieder gesprochen. Dieter Dehm von den Linken und natürlich auch Musiker Diadem im Gespräch mit mir. Gleich mehr Europe's Alternative Music auf Radio Marabu. Montag ist ein Marabu-Tag. Radio Marabu via 106.0 Radio Mi Amigo. An der Costa Blanca sowie im Wilhelm Tell Kabelnetz Hamburg-Altona, Schleswig-Holstein. Radio Marabu. 22 Uhr. Es geht los mit einem Wiedergewählten, Arnold Fremd. Vom Fernsehturm mit Überschall in Berlin. Dann jeder verkauft die Berlin, Berlin. Guten Abend, meine Damen und Herren. Berlin erlebte heute eine machtvolle Mai-Demonstration. Mit Gunther Thalwig. Radio Mi Amigo. Hier spielt die Musik. Hier spielt die Musik. Hallo, ich bin Max Prosa und ihr hört Radio Marabu. Das ist Marabu-Museum Lyrik. Früher war das schwierig. Da gab's das nirgendwo. Da gab's das nur zu Hause. Und bei Oma sowieso. Kaffee to go. Schauen wir uns durch den Herbst. 2013. Marabu. Tja, der 30 Minuten Nonstop Music Block ist zurück. Jetzt wird wieder gesprochen auf Radio Marabu. Am Telefon begrüße ich nochmal Dieter Dehm. Hallo. Hallo. Der größte Erfolg, 1001 Nacht. Gibt es da besondere Erinnerungen von dir an dieses Lied? Es ist ganz komisch. Die Leute fragen mich immer, ob ich sowas selbst erlebt habe. Ich glaube, jeder hat sowas Ähnliches erlebt, dass er so inzestartig mit einer Kameradin groß wird, gar nicht dran denkt, dass sie auch Sex hat und dann irgendwann aus diesem Schwester-Bruder-Verhältnis auftaucht und doch sowas wie Erotik empfindet. Das ist gar nicht so das Besondere, glaube ich, von mir, dass man das erlebt haben muss. Es war so, dass Klaus Lage eine Zeit lang Lieder gesungen hat, die ihn zum Verwechseln ähnlich gemacht hatte mit einem heute vergessenen Künstler namens Peter Petrell. Und die Plattenfirma so ein bisschen auch da die falsche Strategie gegangen ist. Ich habe mich damals noch nicht richtig wehren können. Ich bin dann später mit tausendmal berührt als Manager etwas stärker geworden. Und Klaus war tief verzweifelt, weil seine familiären Verhältnisse unter dieser etwas sehr schlagerhaften Art gelitten haben und er sich, wie er mal sagte, da zum Affen gemacht hat, also in der früheren Zeit und von dem, was er ursprünglich wollte, als Rockmusiker eigentlich zu weit weggegangen ist. Und dann haben wir ein Lied geschrieben, was durchaus Rock ist. Also ich glaube nicht, dass man bei 1001 Nacht sagen kann, dass es ein reiner Schlager ist, obwohl es Schlagerqualitäten hat. Ich finde, das war Schlager auch gar kein Schimpfwort. Und dann hab ich ganz bewusst mich hingesetzt und wollte für ihn ein Lied schreiben, was ihm auch die ökonomische Grundlage gibt, als Rockmusiker weitermachen zu können. Die Band zu halten, ist ja immer ein sehr kostenspieliges Unterfangen. So eine Band, die reist ja nicht nur mit 5 Musikern an, sondern mit so und so viel Roadies, mit Lastwagen etc. Und wenn man da nicht einen mindesten Umsatz an der Eintrittskasse erzielt, dann kann man auf Dauer auch keine Band haben. Das bedenken die wenigsten. Und deswegen, er wollte nicht wieder zurück in die Liedermacherei, also nur mit der Gitarre damals. Und es musste ein Hit her. Und ich habe mich ganz bewusst hingeschrieben, mit dem Wollen, mit dem Trachten, jetzt schreibst du dem Klaus einen Hit. Und dann ging es auch in die Top 10 und jetzt können hier alle mitsingen. 1001 Nacht, Klaus Lage. Du wolltest dir bloß den Abend vertreiben und nicht gerade allein gehen und riefst bei mir an. Wir waren nur Freunde und wollten's auch bleiben. Ich dachte nicht im Traum, dass was passieren kann. Ich weiß nicht, wie ewig wir zwei uns schon kennen. Deine Eltern sind mit meinen damals Kegeln gefahren. Wir blieben zu Haus, du schliefst einfach Fernsehen. Wir waren wie Geschwister in all den Jahren. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt und uns am Fasching in die Büsche versteckt. Was war eigentlich los? Wir haben nie was gefühlt, so eng nebeneinander und doch gar nichts gecheckt. War alles ganz logisch, wir kennen uns so lange, als dass aus uns noch mal irgendwas wird. Ich wusste, wie dein Haar riecht und die silberne Spange. Hat ich doch schon tausendmal beim Tanzen berührt. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Wusste ich nicht, was gefehlt hat. Wär nie drauf gekommen, denn das war's ja du. Und wenn ich dir oft von meinen Problemen erzählt hab, hätt ich nie geahnt, du warst der Schlüssel dazu. Doch so aufgewühlt hab ich dich nie gesehen. Du liegst neben mir und ich schäm mich fast dabei. Was war bloß passiert? Wir wollten tanzen gehen. Alles war so vertraut und jetzt ist alles neu. Jetzt ist alles neu. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Tausendmal berührt. Da kann ich auch noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. In der DDR nannten wir dieses Lied das Lied vom Konsumbrot. Das lag so in diesen großen Glasbehältnissen und wurde dann tausendmal berührt. Die Geschichte der DDR und ihrer Organe unterliegt ja heute strengster Geschichtsschreibung. Als einer in diesem Land Aufgewachsener habe ich heute manchmal das Gefühl, man tut so, als hätte das Ganze nicht stattgefunden, als hätte das überhaupt nicht gegeben. Wie war die Existenz eines sozialistischen Staates oder einer sozialistischen Alternative für die Linken im Westen wichtig? Lass mich einfach persönlich beantworten. Für mich war, als ich allmählich als Schüler begriff, welche Verbrecher bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland zugange waren, um Herrn Adenauer herum, der mit dafür verantwortlich zeichnet, dass die Deutsche Bank Auschwitz kreditiert hat, dass die Deutsche Bank mitverdient hat am Zyklon B, mit dem die Juden vergast wurden, der vor das Kriegsgericht gestellt wurde wegen seiner Finanzierung des Zweiten Weltkrieges und der im Windschatten der Wehrmacht in verschiedene Banken hineingekrochen ist, Hermann Josef Abs also, oder Herr Klopke, der die Reichsrassengesetze mitformuliert und kommentiert hat, und. Die ganze FDP war voll mit alten Nazis. Als ich das allmählich begriff, war für mich die DDR der bessere deutsche Staat. Nicht, weil ich sie besonders schön fand, weil ich besonders gerne dort gelebt hätte. Dafür war sie mir auch zu fremd. Ich bin ein richtiger Überzeugungswessi mit Beatles und allem, was ja in der DDR verboten war. Ich meine, Ulbricht hat ja irrsinnigerweise das Auseinandertanzen verboten und den Beat lange gehemmt und so, die Rockmusik. Aber weil ich diese schlimmen Dinge, die auch teilweise meine Familie betroffen haben, in der Bundesrepublik gesehen hatte. Und ich glaube, dieses antifaschistische Aufbruchfeuer der DDR, was ja auch dazu geführt hat, dass ein Mensch wie Bertolt Brecht freiwillig in Ostberlin seine Zelte aufgeschlagen hat, Thomas Mann alle Anspuckungen hingenommen hat, als er in der DDR den Goethe-Preis bekam, übrigens chauffiert persönlich von Klaus Gysi, dem Vater von Gregor Gysi. Also viele haben sich hingezogen gefühlt zu diesem antifaschistischen deutschen Staat. das ging dann verloren, als eigentlich nach Ulbricht eine, wie ich finde, eher rechtssozialdemokratische Politik mit sowjetischen Bajonetten durchgezogen wurde. Und dann blätterte vieles von dem ab, was aus der Not des Zweiten Weltkriegs, den die DDR nicht und die Sowjetunion nicht verschuldet hatten, der eindeutig auf der Seite des Westens und der Finanziers von Hitler und der Rüstungskonzerne gelegen hatte, die sich daran dumm und dusselig verdient hatten. Dann, als versucht wurde, Golfs zu importieren, paar Westfernseher zu importieren, Videos zu importieren, um die Leute bei Laune zu halten, also eine richtige rechtssozialdemokratische Abspeisepolitik mit der Bevölkerung zu machen. Und man sich allmählich hinter der Mauer einfriedete und allmählich auch hinter der Mauer sich Privilegien und Karrieren in größerem Ausmaß abzeichneten. Auch viele Leute, die ich kannte in der FDJ, eigentlich gar nichts mehr mit der Sache des Sozialismus und der Gründerzeit der DDR zu tun haben wollten, sondern ihre Karriere im Auge hatten. Und damit dann in diesem Geist eine Art jetzt nicht mehr im antifaschistischen Sinne disziplinierten Denkens geboren wurde, sondern regelrecht karrieristisches Spitzel- und Duckmäusertum, was dann auch dazu führte, dass Biermann ausgebürgert wurde. Können diese Sachen ein Grund sein, dass viele Menschen heute eine Alternative nicht mehr für möglich halten? Ja, ich will es gerade noch weiter sagen. Also erstmal zu Biermann nur, das ist ein charakterlich schlechter Mensch. Aber er hat großartige Lieder geschrieben. Man muss charakterlich nicht großartig sein, um großartige Kunst zu produzieren. Gibt es viele Beispiele. Aber die Ausbürgerung geht gar nicht. Das ist ein Griff in die Mottenkiste der Nazis, jemand die Bürgerrechte zu entziehen. Das geht nicht. Und deswegen habe ich damals sehr laut protestiert und das war mein Bruch mit der DDR. Also wenn man so will. Und das Problem ist, dass heute aus dem Scheitern von Sowjetunion und DDR die Medien einen triumphierenden Schluss ziehen, es sei eine Alternative in und sozusagen außerhalb des Kapitalismus nicht mehr möglich. Und da, glaube ich, muss deutlich Widerspruch geleistet werden. Nicht deswegen, weil ein Modell zu früh kam, zu undemokratisch war, teilweise übrigens auch sein musste. Man kann im Krieg, wenn Hitler einen überfällt, nicht so irrsinnig breit diskutieren. Aber wenn solche Schlussfolgerungen gezogen werden, dass es eine Alternative heute nicht mehr gibt, dann hat Menschsein einen großen Sinn verloren. Nämlich über das Tägliche hinauszudenken, zu träumen und auch sich zu überlegen, wie man in einer glücklichen Nachbarschaft ohne Altersarmut, ohne Menschen, die nach Flaschen in Mülleimern suchen, ohne Analphabetentum bei den Kindern, unser Analphabetentum ist höher als das in Kuba, und Kuba ist ein sehr armes Land, wie man dort glücklich werden kann. Glück ist teilbar und wir brauchen, denke ich, Alternativen, die immer auch sagt, jemand, der viel Geld verdient, soll auch ordentlich Steuern bezahlen, weil es ist schön, mit glücklichen Menschen zusammenzuleben und nicht ständig sich seine Zukunft, sein Portemonnaie an sich pressen zu müssen. Ich glaube, viele Menschen teilen diese Ansichten, sind ja zum Beispiel auch bei Umfragen immer wieder mehrheitlich gegen Krieg. Warum schlägt sich das nicht direkt in Wählerstimmen wieder? Die Mehrheit ist immer gegen den Afghanistan-Krieg gewesen und ich denke auch jetzt gegen einen Syrien-Krieg und trotzdem wird die Mehrheit nicht die Linke wählen, die als einzige Partei gegen alle Militäreinsätze gestanden hat. Das liegt eben auch daran, dass die Leute mit einem irrsinnigen Druck das Wort links erleben. Wer irgendwo sagt, ich bin links, wird kein Augenzwinkern bekommen. Wir haben nicht einen bekannten ARD- oder ZDF-Journalisten, geschweige denn natürlich RTL oder Sat.1, der irgendwelche erkennbaren Sympathien für die Linke hat. Wir haben für alle Parteien mindestens 10 Journalisten, die das die sich da bekennen, in Grüne, SPD und so weiter, FDP vor allen Dingen, CDU, FDP wird ja immer hochgeschrieben vor Wahlen. Wir haben niemanden für die Linke, nicht einen. Und wir haben eine Untersuchung letztes Jahr gemacht. Alle Parteien sind in Nachrichtensendungen von ARD und ZDF etwa 5% mehr vorgekommen, als die Wähler und Prozentstimmen hatten. Also ich sage zum Beispiel, die SPD, sagen wir mal 30%, dann hat sie 33% in Nachrichten gehabt. Ja? Die Linke hat 11,9% im Bundestag, im aktuell bestehenden Bundestag, ist mit 1% in den Nachrichtensendungen. Mit einem. Das heißt, wir werden deutlich in den Medien bekämpft, erstickt, ausgegrenzt. Es wird von der Opposition geredet, SPD und Grüne. Wir werden weggelassen, obwohl wir stärker sind als die Grünen. Und das alles erleiden wir nun seit 8 Jahren. Von Skandalen der Linken liest du sofort, von guten Vorschlägen zur Euro-Krisenlösung liest du kaum. Und im Fernsehen, allenfalls in Talkshows, aber nicht in Nachrichtensendungen. Das ist übrigens ein Unterschied. Das stimmt, und es ist ja auch eine Frage der Wortwahl. Die CDU diskutiert und die Linke streitet, so wird das gerne gesagt. Wir wollen jetzt wieder Musik spielen. Ein Titel von der Diadem-Platte. Such aus. Lass mich fallen wie Schnee. Ein sanfter Schnee auf ersten Knospen. Die Krähe kreischt, schwebt schwarz im See. Stein an das Feld, weil ich zu dir geh. Wenn du mich jetzt fallen lässt, lass mich fallen wie Schnee. Sind dunkle Narben, wie oft hab ich dich übersehen. Der Himmel hängt in schweren Farben, wenn ich jetzt fallen soll, lass mich fallen. Fallen wie Schnee war das von der Diadem-Platte. Dieter Thiem am Radio Marabu Telefon. Wahlkampf 2013 für die Linken. Wie ist die Resonanz? Ah, für mich erstaunlich gut. Also es ist so, wenn ich isoliert gehört hätte, Forsa hatte uns wohl letzte Woche bei 10%. Forsa meint es eigentlich sonst nicht so gut mit uns. Und bei den Infoständen war die Resonanz eigentlich ganz wenig aggressiv und eigentlich zustimmend. Beides getrennt voneinander hätte ich kaum geglaubt, aber beides miteinander in Korrespondenz macht dann wieder eine gewisse Logik. Also ich glaube, dass wir ganz gut bei der Bundestagswahl abschneiden werden. Welche Fragen stellen die Menschen? gegen SPD und Grüne, wo wir sagen, ja, wir haben keinem Bankenrettungspaket zugestimmt. Und wir halten das jetzt für völlig falschen Weg, die Banken zu pampern, die diese ganze Krise eingerührt haben mit ihren Zockergeschäften. Und wie wir uns andererseits zur AfD abgrenzen, wo wir sagen, dass wir den Ausstieg aus dem Euro nicht für die Variante halten, die Krise zu lösen. Das ist eine aufgesetzte, billige, populistische Lösung, wenn man sie isoliert betrachtet. Und wenn nicht der zentrale Punkt angesprochen wird, der viel wichtiger ist als alle Währungsfragen, nämlich wie wir die Finanzmärkte entmachten. Also wie wir A, Direktkredite, die ja für 0,5% von der Europäischen Zentralbank ausgeschüttet werden, auch wirklich für 1 oder 2% an die armen Völker, übrigens auch an die Mittelständler in Deutschland geben, also etwa Reparaturhandwerk in Deutschland geben, also diesen unglaublichen Zinsspanne, diese Gewinnspanne der Privatbanken rausnehmen aus der Kreditvergabe, und wie wir B, das Investmentbanking verbieten, also das, wofür der Steuerzahler immer die Bürgschaft leistet und die Banken sich in irgendwelchen Immobiliengeschäften, Scheingeschäften, Leerverkäufen etc. betätigen, das muss verboten werden. Das geht ganz einfach mit auch Artikel 14 Grundgesetz. Und wie wir zum Dritten die Ratingagenturen entmachten, indem es eine eigene europäische öffentliche Ratingagentur gibt, die auch eben soziale, ökologische Folgen in das Rating einbeziehen und nicht die kurzfristige Spekulantenlogik. Das sind die drei wesentliche Elemente, die wir haben und die uns unterscheiden von der AfD, die mit einer einfachen Lösung dem deutschen Volk vorgaukelt, raus aus dem Euro, und die Probleme seien gelöst. Ich sage nur ein Beispiel: Wenn wir den Völkern in Südeuropa, also Griechenland, Spanien, Italien, Portugal, Zypern, auf der Nase weiter rumtanzen und die entscheiden sich mal, ihre Differenzen beizulegen und eine eigene Währung zu bilden, ist über Nacht. Da gehen wir abends ins Bett und wachen morgens auf und hören im Radio, dass unser Export um ein Drittel eingebrochen ist. Dann ist über Nacht der Export, die dranhängenden Handwerksbetriebe, Zuliefererbetriebe, Dienstleistungsbetriebe, alles platt. Platt. Das ist eine unglaubliche Krise. Also es ist völlig falsch, was Frau Merkel macht und wo SPD und Grüne immer mitgespielt haben, diese Völker in eine Zwangslage zu manövrieren, wo sie am Ende gar nicht mehr anders können, als sich mit einer eigenen Währung, solange die Griechen in den Drachme gehen, die Italiener in den Lire zurückgehen, würde für uns erstmal nur ein kleineres Problem entstehen. Wenn sie sich aber entscheiden, sich zusammenzutun, haben wir ein Riesenproblem. Und wir reizen sie so bis aufs Blut. Ich war mit Gysi in Griechenland, da hat sich vor unserem Hotel ein Rentner erschossen mit einem Abschiedsbrief. In Spanien ist eine Jugendarbeitslosigkeit von 63%. 63% der Menschen wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Grauenerregend, ja. Dann geht die Deutsche Bank und die Deutsche Bahn hin und wirft dort Leute ab, die gar nicht Deutsch können. Und dann wirft sie her und sagt, der weiße Masai in Deutschland hat tolle Arbeitsplätze für euch. Hier bilden sie nicht aus. Und da holen sie Leute, ausgebildete Leute, die sie selbst in die Jugendarbeitslosigkeit durch ihre Wirtschaftspolitik, Austeritätspolitik, Verarmungspolitik gejagt haben. Alles ein zynisches Spiel, was nichts Gutes auch für die deutsche Bevölkerung bringt. Deswegen kann ich nur sagen, Teil der Gewerkschaften verstehe ich hier auch nicht. Bei diesem Spiel darf man nicht mitspielen. Das ist ein Spiel, bei dem am Ende auch deutsche Arbeitsplätze in erhebliche Gefahr kommen. Wie glaubhaft können diese meines Erachtens richtigen Antworten sein? Haben viele doch den Eindruck, Entscheidungen werden heute von Lobbyverbänden in starkem Maße getroffen? Ja, sehen Sie, Lobbyverbände und Opposition haben ja eins gemeinsam: Sie regieren beide nicht. Und wer sagt, dass er einen Lobbyverband fürchtet, ist völlig zu Recht. Die Deutsche Bank hat irgendwie 3.500 Lobbyisten, die Oberbürgermeistern und Stadtparlamenten auf dem Schoß sitzen und denen erzählen, was alles privatisiert werden muss. Wer also sowas fürchtet, der muss auch anerkennen, dass eine Oppositionspartei wie die Linke auch nicht regiert und im Unterschied zu Lobbyisten was Gutes und Soziales im Schilde führt und zum Beispiel dafür verantwortlich, dass jetzt beim Mindestlohn gesprochen wird. Lobbyisten machen ja nichts anderes, wie ein Gespräch zu setzen zu gucken, dass es in die Medien kommt und Bewusstsein in dieser Richtung anzupassen. Und die Linke bringt auch als Oppositionspartei Themen auf, wie zum Beispiel der Wegfall der Praxisgebühr, wie zum Beispiel der Mindestlohn, der flächendeckende. Alle haben uns bekämpft. Die SPD hat immer gegen unsere Anträge für Mindestlohn gestimmt, aber es hat sich durchgesetzt. Aus der Opposition kann man also genauso viel wie die Lobbyisten. Nur wir sind das Gegengewicht zu den Lobbyisten. Und deswegen muss man die Linke stark machen. Das ist in einer parlamentarischen Demokratie das probate Mittel, den Einfluss von kapitalistischen Lobbyisten zurückzudrängen. Wir wollen jetzt mal Mensch sein hier auf Radio Marabu. Diadem. Einmal nur um uns drehen, jetzt sind mal wir mittendrin im Geschehen. Mach was du willst, aber zeig mir ein Lachen, lass es mich wiedersehen nach dem Erwachen. Das Leben ist ein Steineweg, wir räumen bloß paar Steine weg. Komm, lass uns lieben, was uns geblieben. Die Welt haut uns noch früh genug aus der Bahn. Du nennst das Reste, ich sag das Beste. Bleibt ungetan, auch was Schönes am Plan. Der Tag hat Ananas gelb uns gelacht. Orangenhimmel kommt kurz vor der Nacht. Sind dunkle Früchte, abseits vom Lichte, die haben wir uns für die Nacht selbst gemacht. Das Leben ist ein Steineweg, wir räumen bloß paar Steine weg. Komm, lass uns lieben, lass uns geblieben, die Welt haut uns noch früh genug aus der Bahn. Du nennst das Reste, ich sag das Beste, bleibt ungetan, auch was Schönes am Plan. Lösch aus die Lichter, kriech hier zu mir hin, öffne ganz leise am Käfig die Tür. Für lange Gefangene, die Fantasien, nur der Mensch ist so frei, sein Menschsein zu verlieren. Mensch sein auf Radio Marabu. Wenn wir dieses Interview führen, ist in Kürze Bundestagswahl, du hast es ja gerade schon gesagt, Dieter Dehm am Telefon, ein gutes Ergebnis wird erwartet. Mal eine Zahl? Zwischen 8 und 11. Gut. Nach der Wahl wird Musik wieder einen wichtigeren Platz in deinem Leben einnehmen? Gibt es Konzertplanungen? Übrigens vor der Wahl, ich mache jeden Tag, den Gott werden lässt, am Tag mindestens 3 Konzerte auf Marktplätzen. Und in Straßen, das ist die Besonderheit der niedersächsischen Linken, dass wir auch mit Kunst, mit Konstantin Wecker, mit Hans-Rudolf Kunze, mit Ottfried Fischer, mit gestern war an unserem Stand per Zufall Gunter Gabriel, also wir haben ganz unterschiedliche Künstler, Purple Schulz, und wir sind der festen Überzeugung, wer die Köpfe erreichen will, muss auch die Herzen erreichen. Und nach der Wahl will ich mich verstärkt wieder um das Musical kümmern und um meine Kontakte zu Künstlern, die natürlich im Wahlkampf sich sehr auf den Wahlkampf reduzieren. Musikalische Wurzeln möchte ich noch erfragen. Auf deinem Album gibt es 3 Titel der Beatles. Ja, das ist für mich die natürlich alles überragende Band, aber das liegt vielleicht gar nicht so sehr an musikalisch-technischen Spezialitäten, sondern daran, dass wir in einer asexuellen Adenauerzeit groß wurden. Die Leute sahen zum Teil noch so aus wie im Dritten Reich, asexuell und auf Bund deutscher Mädchen und HJ getrimmt und waren, kamen ja auch meistens daher und die Ehe war zum Zeugen da und all dieses ganze Zeug und bis dass der Tod euch scheide. Und dann kamen die Beatles, hatten lange Haare, seufzten in höchsten Tönen. Unsere alten Nazis liefen rum und sagten, das ist doch weibisch, guck mal an, das sind doch keine Männer mehr. Also in Frankfurt bei uns. Und da war das natürlich ein Aufatmen der Erotik, der sexuellen Befreiung und Das verband sich mit Revolution von John Lennon. Und natürlich hatten wir in John Lennon dann immer auch den Typus, der Working Class Hero gesungen hat. Und da war dann eben ja ein Zeitenbruch. Und der markiert sich bei mir mit den Harmonien, mit dem Gesang, mit dem Ausdehnen, mit den Texten und mit diesen himmlischen Liedern der Beatles. Ja, als Popmusik-Fan hat mich immer fasziniert auf eine gewisse Art, dass diese Ablehnung des Modernen bei den alten Kommunisten in der DDR halt genauso ausgeprägt war. Da waren sie sich dann doch im Geiste wieder nahe. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist anders. Aber das ist, die Kommunisten hatten nicht diesen Männlichkeitskult. Also ich bin ja kein Kommunist und war es nie, aber da muss ich sie in Schutz nehmen. Also das ist wirklich eine typische Nazi-Geschichte. Ich glaube viel eher, dass man hier den billigeren Weg gegangen ist. Das kam aus den USA und war deswegen für die SED unkontrollierbar. Das große Problem ist diese Kontrollitis, die es nicht nur übrigens bei Kommunisten und der SED gab. Die gibt es auch in der SPD. Dass man nichts Eigengewächsiges zulassen möchte. Und ich glaube, dass Linke viel in einem nicht neoliberalen Sinne freiheitlicher sein müssen. Gerade die Kunst muss auch Dinge aussprechen, wo mir selbst sich gelegentlich der Magen umdreht. Ich muss für die künstlerische Freiheit, nicht für die von Nazis, das ist die einzige Ausnahme, sagt übrigens auch Brecht. Aber wir müssen immer Kunst auch als Experimentierfeld des Lebens und der Gesellschaft sehen. Und deswegen ist es ganz falsch gewesen, was Ulbricht da gemacht hat, den ich ansonsten übrigens gar nicht für so verdammenswert finde, wie er mir in der Schule eingetrichtert worden ist. Ich habe dann später durch Sebastian Haffner und andere ganz andere Bilder in den Kopf bekommen über Ulbricht. Aber in dem Punkt ist es schauderhaft. Also dass man was man da meinte, in Parteigremien über Kunst richten und urteilen zu dürfen, das geht überhaupt nicht. Und die Linke muss sich völlig frei machen davon, wenn sie sich einen neuen sozialistischen Anlauf nimmt, muss sie den sogenannten Mittelstand, kleinen und mittleren Handwerkern, Betrieben, Künstlerinnen und Künstlern, können ja alle da zusammen, privates Terrain lassen, unkontrolliertes Terrain auch lassen. Es muss die Möglichkeit geben, dort frei zu atmen. Und gleichzeitig darf man die Banken, die Konzerne und die an Rüstung und an Tod und auf Dürre spekulieren und verdienen an Kriegen, denen darf man keine freie Luft lassen. Dieses Doppelspiel, viel freie Luft für die freien Geister und die Kreativen und keine freie Luft für die, die keine Kreativität, sondern Tod verbreiten, dieses Doppelspiel ist eigentlich die Dualität eines künftigen Sozialismus. Schönes Schlusswort. Wir spielen jetzt eine deiner Coverversionen von den Beatles. Welche? It's only love. I get high when I see you go by. My oh my, when you sigh, my insight just flies. Butterflies, why am I so shy when I'm beside you? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Is it right that you and I should fight every night? Just the sight of you makes nighttime bright, very bright. Haven't I the right to make it up, girl? It's only love and that. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Mm-hmm. that girl.